Erster, das Wort von Gott kam zu mir. Zweiter, du Mensch, willst du über diese Stadt richten? Zeige ihr alle ihre schlimmen Taten. Dritter, sag ihnen, so spricht Gott der Herr. Diese Stadt hat Menschen getötet. Sie hat falsche Götter gemacht und ist nun schmutzig. Vierter, du bist schuldig wegen dem Blut. Du bist unrein wegen deiner Götter. Deine Zeit ist nun vorbei. Andere Länder werden über dich lachen. Fünfter, Länder in der Nähe und Ferne lachen über dich. Du hast einen schlechten Namen. In dir ist viel Unordnung. Sechster, die Anführer in Israel nutzen ihre Macht. Sie wollen nur Blut sehen und Menschen töten. Siebter, die Menschen ehren Vater und Mutter nicht mehr. Sie sind böse zu Fremden. Sie quälen Waisen und Witwen. Achter, du achtest meine heiligen Dinge nicht. Du hältst den Ruhetag nicht ein. Neunter, in dir gibt es Lügner. Sie wollen Menschen töten. Sie essen Fleisch für falsche Götter. Sie tun unsaubere Dinge. Zehnter, Männer schlafen mit den Frauen ihrer Väter. Sie sind böse zu Frauen während ihrer Tage. Elfter, ein Mann tut Schlimmes mit der Frau seines Nachbarn. Ein anderer ist böse zu seiner Schwiegertochter. Ein Bruder schändet seine Schwester. Zwölfter, Mann nimmt Geld für Morde an. Du nimmst zu viel Zinsen von anderen. Du hast deinen Nächsten betrogen. Du hast mich vergessen. Dreizehnter, ich schlage meine Hände zusammen vor Zorn. Ich sehe dein gestohlenes Geld. Ich sehe das Blut in deiner Stadt. Vierzehnter, hast du noch Mut? Sind deine Hände stark genug? Ich werde kommen und handeln. Ich, der Herr, habe es gesagt. Fünfzehnter, ich jage dich in fremde Länder. Ich mache dich sauber von deinem Schmutz. Sechzehnter, die Völker werden sehen, dass du nichts wert bist. Dann weißt du, ich bin der Herr. Siebzehnter, das Wort von Gott kam wieder zu mir. Achtzehnter, Mensch, das Volk Israel ist wie Abfall. Sie sind wie altes Metall im Feuer. Sie sind kein wertvolles Silber mehr. Neunzehnter, Gott der Herr sagt, ihr seid alle wie Abfall. Darum bringe ich euch alle nach Jerusalem. Zwanzigster, Mann wirft Silber und Eisen in ein Feuer. Man macht das Feuer heiß zum Schmelzen. So werfe ich euch in meinen Zorn. Einundzwanzigster, ich sammle euch zusammen. Ich mache das Feuer meines Zorns an. Ihr werdet darin schmelzen. 22. Silber schmilzt im heißen Ofen. So schmelzt ihr in der Stadt. Dann wisst ihr, ich bin zornig. 23. Das Wort von Gott kam wieder zu mir. 24. Sagt zu dem Land, du bist wie trockenes Land. Es gibt keinen Regen an meinem Tag des Zorns. 25. Die Propheten sind wie hungrige Löwen. Sie fressen Menschen und stehlen Schätze. Es gibt wegen ihnen viele Witwen. 26. Die Priester brechen meine Gesetze. Sie achten meine heiligen Orte nicht. Sie sagen nicht, was gut oder böse ist. Sie ignorieren meine Ruhetage. 27. Die Anführer sind wie Wölfe. Sie töten Menschen für Geld. Sie wollen nur reich werden. 28. Die Propheten lügen. Sie sagen, Gott hat das gesagt. Aber ich habe gar nichts gesagt. 29. Die Menschen im Land sind gewalttätig. Sie stehlen Sachen. Sie sind böse zu Armen und Fremden. 30. Ich suchte einen guten Mann. Er sollte die Stadt schützen. Aber ich fand niemanden. 31. Darum schütte ich meinen Zorn aus. Mein Feuer wird sie vernichten. Sie bekommen die Strafe für ihre Taten.